Immer montags nach Einbruch der Dämmerung sehe ich den kleinen grauen Fahrer mit dem Fahrrad fahren. Zwei Plastiktüten mit leeren Weinflaschen voll, am Lenker schlenkern zum Glascontainer kam. Und dann nimmt er die Flaschen, doch er wirft sie nicht ein, er legt sie einzeln behutsam und liebevoll hinein. Denn am Montag ist der Glascontainer immer fast voll, dann geht das lautlos und niemand hört, was er nicht soll. Und er faltet die Tüten in der Dunkelheit und dann schaukelt er zurück in seine Grabeseinsamkeit. Selig die Abgebrochenen, die Verwirrten, die in sich Verkrochenen, die Ausgegrenzten, die Gebückten, die an die Wand Gedrückten, selig sind die Verrückten. Das Thorsten und Thorsten ist Nirvana-Fan, der sammelt alles über sie und fragt mich dann und wann, weil ich doch Frank und Sven vom Plastic Bomb kenn, ob ich ihm nicht ein Autogramm von Gott mitbringen kann. Ich hab ihn schon mal von denen aus Lyrics mitgebracht. Ich glaub, das hat ihn ziemlich glücklich gemacht. Ins Nirvana-Sammelalbum hat er sein geklebt. Ich hab ihm noch nicht erzählt, dass Kurt nicht mehr lebt. Und nun wieder an der alten Stelle seh ich ihn stehen. Und dann winkt er mir zu und unterhält sich weiter mit Tobin. Selig die Abgebrochenen, die Verwirrten, die in sich Verkrochenen, die Außengrenzen, die Gebückten, die an die Wand Gedrückten. Soll. Kein Job außer Haus ohne Kindergartenplatz. Ein Nachbar hilft mir mit nem Schein und ist verständnisvoll. Und er redet mit ihr und bleibt schon mal über Nacht. Und irgendwann hat sie's auch mal für Geld gemacht. Den Widerwillen überwunden und den Frust verdrängt. Ein rotes Neon hat den Wohnsiel am Fenster gehängt. Wenn die Kinder endlich schlafen, dann leuchtet es weit in die Betonwüste und sagt, hier gibt es Liebe in dieser Eisenzeit. Selig die Abgebrochenen, die Verwirrten, die endlich verbrochenen, die Außengrenzen, die Gebückten, die an die Wand gedrückten, selig sind die Verrückten. Die Alte tanzt mit ihrem steinalten, unförmigen Hund vor der Pommesbude rum und spricht dich zahnlos an. Ob du ihr vielleicht eine oder auch 5 Mark geben kannst, dann nicht für sie, damit sie ihrem Hund ne Wurst kaufen kann. Der räudige Köter ist ihr Freund und ihr ganzes Kapital. Für Menschen gibt keiner was, für den Hund schon manchmal. Der sieht dann so, wie sie sich seine Gage einverleibt und kriegt das, was auf dem Pappteller noch übrig bleibt. Und macht Männchen für den allerletzten Tropfen Bier. Und sie weiß, was sie an ihm hat und er mehr. Selig die Abgebrochenen, die Verwirrten, die in sich Verkrochenen, die Außengrenzen, die Gebückten, die an die Wand Gedrückten, selig sind die Verrückten. Sven hat sich aus der fahrenden U-Bahn gehängt, zwischen Bahnhofsleitdreieck und Hallisches Tor. Ein bisschen mutiger als die anderen, ein bisschen weiter noch. Und da stand so ein blöder Mast ein bisschen weiter vor. Svens Mutter arbeitet alleine und macht Doppelschicht. Sven ist mächtig und blass und hat ein Pickelgesicht. Sven hat keine Baseballmütze und kein Mountainbike. Auf Svens Kleidung steht nicht diese Lebensunneid. Und jetzt hat der Unfall ihm das bisschen Zukunft vergeigt. Aber einmal im Leben, einmal hat er's allen gezeigt. Selig die Abgebrochenen, die Verwirrten, die in sich Verkrochenen, die Ausgegrenzten, die Gebückten, die an die Wand Gedrückten, selig sind die Verrückten.